Wann schwört man nicht berechtigt, ungerechtfertigterweise? Wenn man schwört, etwas zu tun, was nicht gerecht oder erlaubt ist. Zum Beispiel sich zu rächen, zu stehlen oder andere ähnliche Dinge.